C2. Die Tomaten heute im Angebot. Das Kilo nur 1,99. Tomaten nur 1,99. Frische Butter aus Irland. Die gute Butter aus Irland. Heute nur 79 Cent. Unser Kaffee-Spezial jetzt nur noch 4,49 Euro. Ein Pfund Kaffee-Spezial für nur 4,49 Euro. Käse aus Holland im Angebot. 100 Gramm für 1,69 Euro.